Lehren aus verschiedenen Ebenen ernähren sich vom Gedankengut. Der Geist ist die Basis der Materie. Die Substanzwelt folgt und gewährt, was in innen der tiefen Gedanken gewünscht wird, gewünscht wird. Und in der Gesetzmäßigkeit, was geschehen wurde vormals gedacht. Ungeübte Laien verwirren die einfache Schlichtheit von Labyrinthen bauten, die ewig und geduldig durch aufrichtige Imagination wieder entwirrt und begehbar gemacht werden müssen. Ein selbstloser Gedanke in Einfachheit ebnet die hingeworfenen Hieroglyphen unwissender, unbewusster. Die Symbiose der Dualität umfasst die Ganzheit, von der jeder für sich ein Fragment darstellt, um sich in seiner Begrenzung, die es zu überwinden gilt, als wichtiger Teil des Gesamten zu sehen. Vibrierend kündigt sich das Zerbersten der alten Welt an und die gestrandeten Meeresriesen senden Signale aus. Doch die Chance erwächst, wie sich aufbäumende Wirbelstürme, um Überholtes zu zerstören und Neues aufzubauen. Shivas ewiger Kreislauf der Schöpfung wirkt die Ordnung im Chaos. Das sinnvolle Ziel ist die Lernerfahrung zur höchsten Stufe der Entwicklung. We'll be right back.